Galileo Galilei widerruft vor der Inquisition am 22. Juni 1633 seiner Lehre von der Bewegung der Erde. Der Papst hat ihn nicht empfangen. Keine wissenschaftlichen Diskussionen mehr. Es war wahr, was er ihm damals vor Jahren in Rom sagte, als er noch der Kardinal Barberini war. Wir brauchen dich. Jetzt haben sie ihn. Sie werden ihn umbringen. Sie erwarten, dass er um 5 Uhr in der Sitzung der Inquisition widerrufen wird. Dann soll die große Glocke von St. Markus geläutet werden und der Wortlaut des Widerrufs öffentlich ausgerufen. Es ist 3 Minuten über 5. Ob Sie ihm wohl seinen kleinen Stein lassen, den er immer in der Tasche mit sich herumträgt? Seinen Beweisstein? Dahin, wo Sie ihn hinführen, geht man ohne Taschen. Das werden Sie nicht wagen. Und selbst wenn Sie es ihm antun, wird er nicht widerrufen. Ich glaube es auch nicht. Und ich möchte nicht mehr leben, wenn er es täte. Aber Sie haben die Gewalt. Man kann nicht alles mit Gewalt. Vielleicht nicht. Er ist 23 Tage im Kerker gesessen. Gestern war das große Verhör. Jetzt ist die Sitzung. Als ich ihn damals 2 Tage nach dem Dekret hier besuchte, saßen wir da drüben im Garten, bei der Sonnenuhr. Er verglich sein Werk mit einem Gedicht des Horaz, in dem man auch nichts ändern kann. Er sprach von seinem Schönheitssinn, den zwinge, die Wahrheit zu suchen. Sie betet, dass er widerrufen möge. Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Venus kein eigenes Licht und ist wie die Erde und läuft um die Sonne. Und es drehen sich 4 Monde um das Gestirn Jupiter, das sich in der Höhe der Fixsterne befindet und an keiner Schale befestigt ist. Und die Sonne ist das Zentrum der Welt und unbeweglich an ihrem Ort. Und die Erde ist nicht Zentrum und nicht unbeweglich. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Und mit Gewalt kann man nicht ungesehen machen, was gesehen wurde. Peace.